Herder Institut kamen dann die immer zwei Menschen aus deutsches Lektorat, Lektorat hieß es. Das waren die Menschen, die eigentlich mit den Deutschlehrern hier, also mit den deutschen Lehrkräften kooperiert haben, weil das Kulturzentrum hatte nur so eine Aufgabe, eher so diese heutige Kulturarbeit in unserem Sinne so. Mhm. Ja. Jesenského, wo jetzt das bulgarische Kulturzentrum seine Residenz hat, und die saßen also in so zwei Räumlichkeiten und hatten eine slowakische Kraft da. Es war so ein bisschen alles politisch bedingt, ja. Und ja, also es gab schon, ich denke schon, so eine rege Kooperation zwischen dem polnischen, bulgarischen und die Ungarn waren noch nicht. Also diese drei Kulturinstitutionen, die haben dann schon so kooperiert, haben dann auch so gemeinsame Kulturtage in einzelnen Bezirken in der Slowakei durchgeführt. Und ja. Bei den IRDs. Ja, bei den, also in den Landwirtschaftsproduktionsgenossenschaft, ja. Also die waren Träger von den, also Ernst Hellmann LPG und Wilhelm Pieck LPG und so weiter. Es war auch eine Chemiefabrik von Wilhelm Pieck in Slowakia. Also das waren auch solche Kooperationen. Also, ja. Aber auch mit der deutschen Minderheit zum Beispiel. Also es gab auch so keine so extra Förderung, wie es sie jetzt gibt, aber doch, also vorwiegend ja aus Slowakei Metzenseifen und dann ja in der Mittelslowakei, in der Umgebung von Kremnica, glaube ich, Mehrzahl der Veranstaltungen, das waren so. Es gab in der DDR so Singegruppen, ja, und die haben dann also, die sind dann hier aufgetreten und aber auch so Musikensembles, so echt so klassische Musik. Und dann gab es so Lektoren, die dann zu verschiedenen Themen hier also Vorträge gehalten haben und ja, es war schon so ein bisschen in Kooperation mit den städtischen Leitungen der Kommunistischen Partei organisiert. Ja. Aber politisch waren da keine, glaube ich, keine so Vorträge, oder? Ja, ich war nicht so lange bei dem DDR-Kulturzentrum. Ich habe ab und zu, einige Monate lang, und ab und zu habe ich auch solche Singegruppen begleitet. Ich kann mich noch erinnern, die eine hieß Ostwind. Und da haben wir in einem Kulturhaus die sozialistischen Lieder präsentiert. Wenn ich das mit der heutigen Zeit, also mit meiner Arbeit beim Goethe vielleicht vergleiche, es war damals vielleicht schon, es ging mehr um eine Präsentation der sozialistischen Errungenschaften. Schaut mal her, was wir in der DDR mal erreicht haben, und das ist ein Musterbeispiel, irgend sowas. Und was vielleicht noch, was uns viele Leute gefragt haben, als das Goethe-Institut angefangen hat, der Unterschied lag auch darin, dass das alte DDR-Zentrum hatte auch ein Geschäft. Und in dem Geschäft haben sie zum Beispiel Schallplatten, Bücher, Weihnachtsgeschenke, aus dem Kreuzgebirge, Erzgebirge. Glas. Glas, Kerzen, diese Holz, Nusspyramiden und so weiter, genau. Und also das kam unglaublich gut an, wie du sagst, vor den Weihnachten, genau, kamen die Leute und haben das massenweise gekauft. Und das natürlich hörte mit dem Goethe-Institut auf. Und viele waren sehr enttäuscht, also wieso können wir jetzt hier nicht die westdeutschen Bücher kaufen? ging natürlich nicht. Das ist ja nicht die Politik des Goethe-Instituts und zumal das wäre nicht zu bezahlen. Also das waren riesige Unterschiede zu den DDR-Büchern. Mhm. Das Goethe-Institut, das es angefangen hat, wie gesagt, wir waren in den 18 Räumlichkeiten in der Jesenske Hall. Es war natürlich nicht gut genug oder groß genug für das Goethe-Institut. Wir wollten von Anfang an auch schon Sprachkurse anbieten.